Es spricht jetzt zu Ihnen Petra Pau, die Vizepräsidentin des Bundestages, Mitglied der Linkspartei. Bitte, Frau Pau. Liebe Berlinerinnen und Berliner, sehr geehrte Damen und Herren, vor 63 Jahren wurde Europa vom Faschismus befreit. Das NS-Regime hatte den Zweiten Weltkrieg eröffnet. Er kostete 60 Millionen Menschen das Leben. Das NS-Regime hatte den Holocaust geplant und damit begonnen, alle Jüdinnen und Juden auszurotten. Das NS-Regime hatte versucht, alles und alle zu unterjochen, die seinem Rassen- und Herrschaftswahn entgegenstanden. Das alles ist Geschichte. Nun aber stehen wir vor der Frage, wie wir diese unfassbare Geschichte in lebendiger Erinnerung halten, so, dass sich das nie wieder wiederholen kann. Und das in einer Zeit, in der es immer weniger Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gibt. Der Zug der Erinnerung ist dafür ein Beispiel. Jede Stadt sollte ihn daher willkommen heißen. Berlin tut es, wir tun es und viele andere auch. Was aber waren die Schlagzeilen der vergangenen Wochen? Unter Dampf aufs Abstellgleis, titelte die Frankfurter Rundschau. Die Bahn macht sich lächerlich, schrieb die Taz. Und die Stuttgarter Nachrichten kritisierten, die Bahn kassiert auch für das Gedenken an NS-Opfer. Ich könnte die Aufzählung der Peinlichkeiten noch fortführen, ich lasse es aber. Zumal ich kenne viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bahn, denen die Blockadehaltung ihrer Chefetage genauso peinlich ist wie uns. Aber zur Erinnerung, noch ist die Bahn im Bundesbesitz und der Bahnchef Medorn ein Bundesbediensteter. Er ist offenbar überfordert und überbezahlt. Auch deshalb habe ich ein klares Wort und ein überfälliges Wort der Bundesregierung gefordert. Wir wissen es, all jene, die sich seit Jahrzehnten für die Erinnerung einsetzen, waren stets in der Minderheit und sie hatten immer Widerstände zu überwinden. Lange galten sie der Mehrheit als Nestbeschmutzer und noch heute werden Antifaschistinnen und Antifaschisten kriminalisiert. Aber man kann die Gräuel des NS-Regimes nicht wegschweigen und man darf es auch nicht. Nicht moralisch und nicht politisch. Es wäre ein Verrat an den Opfern und ein Verrat an der Zukunft. Das Auswärtige Amt hat begonnen, sich seiner Vorgeschichte zu stellen. Ebenso das Bundeskriminalamt. Auch Sportclubs und Kulturgrößen wie Hertha BSC oder die Berliner Symphoniker versuchen mit ihrer Rolle in der NS-Zeit ehrlicher umzugehen. Nur die Bahn AG hat technische Probleme mit der Wirklichkeit und der Wahrheit. Dabei waren die Verbrechen des NS-Regimes ohne Reichsbahn undenkbar. Und genau das ist die tiefere Botschaft des Zuges der Erinnerung. Und diese tiefere Botschaft kann dieser Zug, kann diese Ausstellung erfahrbar machen. Es war nicht Hitler und seine Clique, enger Gefolgsleute. Eine Mehrheit der Deutschen hat damals weggesehen, geduldet oder mitgemacht. Auch bei der Bahn, aber nicht nur dort. Der Schlaf der Vernunft gebührt Ungeheuer, hat der berühmte Goya einmal gemahnt und gemalt. Er hatte recht. Ich erfahre das Tag für Tag. Im statistischen Schnitt werden derzeit bundesweit Stunde für Stunde 2,5 Straftaten und Tag für Tag im statistischen Schnitt 2,5 Gewalttaten, welche rechtsextrem motiviert sind, registriert. Und im statistischen Schnitt wird bundesweit Woche für Woche ein jüdischer Friedhof geschändet. Das sind die offiziellen Zahlen. Sie stapeln sogar noch tief. Sie besagen aber, vielfältige Züge der Erinnerung sind wichtiger denn je. Und deshalb begrüßen wir morgen den Zug der Erinnerung hier in dieser Stadt. Und wir gehen, auch wenn dieser Zug weitergefahren ist, auf die Straße und im Alltag für das Erinnern, aber vor allen Dingen auch gegen Rechtsextremismus, Rassismus, Antisemitismus, Intoleranz im Alltag vor. Ich danke Ihnen.